Die Abenteuer des Pagen Bib von Alexander Freiherr von Ungarn-Sternberg. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Melanie Neubert. Die Abenteuer des Pagen Bib, Teil 1. Im Lande der unermesslich Großen. Aus Braune Märchen von Alexander Freiherr von Ungarn-Sternberg. An eines Königshofe lebte ein sehr lustiger Page, der, so jung er noch war, doch schon sehr weit in der Welt sich herumbewegt hatte. Der König und die Königin, wenn sie Langeweile hatten, ließen ihn kommen und er erzählte ihnen seine Abenteuer. »Bist du nicht auch bereits einmal im Lande der Riesen gewesen?« fragte der König eines Abends, als sich der Hof in einem vertraulichen Kreise versammelt hatte und der Page wie gewöhnlich in der Mitte des Gemaches stand und seine Geschichten vortrug. »Eure Majestät zu Befehl«, erwiderte der junge Mann mit einer respektvollen Verbeugung. »Ich war im Lande der unermesslich Großen und der unbeschreiblich Kleinen.« »So erzähle uns denn zuerst von den Riesen, auf welche Weise du in ihr Land gelangtest«, befahl der König. »Es war gerade am Geburtstage eurer Majestät«, hub der Page an, »als wir Pagen eine Bowle Punsch uns gebraut hatten und eine große Anzahl von uns sich in später Nachtstunde außerstande befand, ihre Betten aufzusuchen.« »Oh«, rief die Königin, »trinken also meine Pagen auch? Das habe ich mir nicht denken können.« »Madame«, sagte der König, »man muss bei der Jugend einige kleine Fehler und Gebrechen entschuldigen. Wir waren alle, als wir jung waren, nicht so weise, wie wir es jetzt sind. Nun fahre fort, mein Lieber.« »Also, du hattest auf meine Gesundheit getrunken?« »Zu Befehl, Eure Majestät, und das reichlich«, erwiderte der Page. »Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich die Nacht auf den Marmorstufen des Palastes zubrachte, wohin mich meine Kameraden gebracht und dort liegen gelassen hatten. Ich erwachte von einem seltsamen Glanze, der mir in die Augen fiel, gleichsam wider meinen Willen die schweren Decken derselben in die Höhe schob. Mein Schreck war groß, denn ich dachte, es sei die Morgensonne. Und ich hatte gerade den Dienst für Ihre Majestät, die Königin, die Schokolade zu servieren. Als ich in die Höhe taumelte und mein seltsames Lager betrachtete und das noch viel seltsamere Wesen, das ich für die Morgensonne gehalten hatte, wusste ich in der Tat nicht, was ich aus all den Dingen um mich her machen sollte. In dem Augenblick tat das Ding, das ich für die Sonne gehalten hatte, einen Sprung und setzte plötzlich von Osten nach dem äußersten Westen über. Aha, dachte ich, habe ich zu viel getrunken? So hat diese Sonne offenbar noch tiefer ins Glas geguckt. Es ist wahrlich gar nicht übel, das ganze Tagwerk in einer Sekunde abzumachen. Jedenfalls ist diese Sonne ein sehr eilfertiges, raschblütiges Geschöpf. Es war aber keine Sonne, sondern, Eure Majestät werden erstaunen, eine Schuhschnalle. Eure Majestät werden sich nun vorstellen, wie groß das Bein war, an dessen Fuß diese Schnalle befestigt war. In Wahrheit, dieses Bein reichte wie eine große Nebelsäule in den Himmel hinein. »Ihr Götter«, rief ich, »wenn dieses Bein nicht allein für sich herumspaziert, sondern einen Körper trägt, wie groß muss dieser sein?« Ich fasste den Entschluss, mich aus dem Bereiche der Tätigkeit dieses Beines zu entfernen. Allein das war nicht so leicht getan. Ehe ich's mir versah, wischte der ungeheure Fuß über mich hin und ich blieb an der Sohle haften. Ich wurde in die Luft gezogen, machte eine unbeschreiblich schnelle Reise und befand mich im Land der Riesen. »Auf welchem Planeten warst du denn da angelangt?« fragte der König. »Ich will hoffen, nicht auf der Venus«, setzte die Königin hinzu. »Vergeblich strengte ich meinen Scharfsinn an«, erwiderte der Page, »den Namen meines neuen Wohnortes zu erforschen. Die Bewohner, wenn sie unter sich sprachen, nannten nie den Planeten, auf dem sie sich befanden, mit Namen. Sie sagten immer nur »hier« oder »bei uns« oder »in dieser Welt«. Alles sehr unbestimmte Äußerungen für einen Fremden, der seine Kenntnisse bereichern will. Mein Riese, der mich hinaufgebracht, war, wie ich bald erfuhr, ein Tafeldecker oder eigentlich ein Pastetenbäckerjunge, den man über die Straße geschickt hatte, um aus der Hofküche, die sich nebenbei auf dem Ringe des Planeten befand, frische Pasteten für die Tafel zu bringen. Der ungeschickte Bursche, indem er über die Wolkenbrücke lief, hatte einen Schritt in einen Spalt getan und war so mit einem Bein auf unsere Welt hinabgeraten. Ehe er in den Saal des Königs trat, säuberte er an einem kostbaren Teppich seine Schuhe, und so geschah es, dass ich in einem Wald von haushohen grünen, roten und gelben Wollfäden hängen blieb, in welchem Versteck ich nur von Ferne die Riesen an der Tafel sitzen sah und das ohrenbetäubende Geräusch der zusammenstoßenden Gläser und der Trinksprüche vernahm, die man da selbst ausbrachte. Denn es wurde die Vermählung der jüngsten Prinzessin des Hauses mit einem bereits alternden Könige aus der Nachbarschaft der königlichen Staaten gefeiert. »Ach«, rief die Königin, »wie sah diese junge Prinzessin aus? Gewiss ein Wunder von Schönheit.« »Ihre Majestät«, sagte der Page mit einem ganz besonders unterwürfigen und bescheidenen Tone, »wollen mir gestatten zu bemerken, dass unsere Begriffe von Schönheit nach den Umständen eine große Umgestaltung zu erleiden haben. Kann man eine Nase noch schön nennen, wenn sie zweimal so groß als unsere Turmspitze? Und einen Mund darf man ihn noch lieblich nennen, wenn auf seiner Unterlippe Ihre Majestät und der sämtliche Hofstaat sich lagern können? Ich wage in der Tat, diese Frage nicht geradezu zu bejahen. Dennoch war die Prinzessin schön, wenigstens für ein Riesenauge, denn sie hatte einen blendend frischen Teint und ihre großen blauen Augen, von unermesslich langen blonden Wimpern beschattet, waren in ihrem Ausdrucke zugleich sanft und verschmitzt. Zwei Charaktereigenschaften, die, wie die Folge meiner Geschichte lehren wird, sich sehr eng verbunden in diesem liebenswürdigen Riesenkind fanden. Man blieb ziemlich lange an der Tafel, denn der alte König speiste gerne gut und anhaltend. Er stand nie auf, ohne eine Indigestion sich auf den Hals geladen zu haben. Endlich erhob man sich doch, und die Prinzessin und ihr Verlobter nahmen von dem Könige Abschied, um in die Brautkammer zu gehen. Auf der Schwelle derselben machte jedoch der alte Bräutigam rechts umkehrt und trollte sich von dannen, indem er wohl sehr richtig urteilen mochte, dass es ein gefährliches Ding sei, die Schwelle dieses Gemaches zu überschreiten. Die Prinzessin ging allein hinein. Ich hatte Mittel gefunden, mich an die Schleppe ihres Kleides zu hängen, und so gelangte ich in das jungfräuliche Heiligtum, das zierlich aufgeputzt war und von einer großen, an der Decke herabhängenden Mondlampe matt erleuchtet wurde. Die junge Riesin setzte sich an ihre Toilette und fing an, ein Stück nach dem anderen von ihrem kostbaren Putze abzulegen. Ich stieß einen Schrei der Bewunderung aus, als ich diese Reize, die so ungeheuer in Umfang waren, einen nach dem anderen hervorkommen sah. Allein dieser Schrei war sehr unvorsichtig. Die Prinzessin sah sich erschreckt um, und indem sie ihrer Kammerfrau klingelte, befahl sie dieser, das Zimmer zu durchspähen, weil sie fürchtete, dass sich Mäuse hier eingefunden hätten. »O Mäuse, Mäuse«, rief ich zornig, »ist denn in deinem Ohr, du Ungeheuer, ein Ausruf männlichen Enthusiasmus und ein Mausepfiff ein und dasselbe?« Man suchte nach, fand mich aber nicht, da ich schnell in den abgelegten Seidenschuh meiner Dame geschlüpft war. Als alles wieder ruhig war, kam ich hervor und sah nun, dass meine Schöne schon im Bette lag. Himmel, welch ein Gebirge streckte sich dort aus. Eine Hügelkette von Reizen, ein unermessliches Durcheinander von wogenden und pulsierenden Vorgebirgen, Gebirgen, Buchten, Schluchten, Engen, Vorsprüngen, Felsenplatten, Erker, Belvederes, Panoramaturmplatten und alles das nur mit einer dünnen Decke umhüllt, wegen der Wärme der Julinacht. Und ich, beim Gefühl meiner Kleinheit, ein Bewusstsein zum Rasendwerden. Ich erkletterte die Bettpfosten und sah von der äußersten Spitze des Kopfpfühls hin auf das gesegnete Land zu meinen Füßen. Und meine Knie schwankten, meine Sinne taumelten. »Das alles mein«, rief ich und streckte meine Arme weit über diese 100.000 Morgen Landesmädchenreize aus. »Und doch wieder nicht mein, denn es fehlt mir die Kraft, auch nur ein 1000 Teilchen im Genuss zu umklammern. Teufel, welch eine Marter ist das!« Indem ich dies sagte, stürzte ich mich melancholisch auf meinen Degen und sah den Brandungen dieses Riesenbusens zu, der unter mir seine Wellen schlug. So verging die Nacht. Gegen Morgen schlief ich etwas in dem Pantoffel meiner Angebeteten, allein es war kein erquickender Schlaf, er ermüdete mich mehr, als dass ich mich stärkte. In den ersten Morgenstunden ließ sich die Oberhofmeisterin melden und fragte, wie die Prinzessin sich befinde. Diese antwortete der ehrwürdigen Dame, dass sie nie besser geschlafen. Die Duenna hörte dies mit einem kleinen, boshaften Lächeln, das sie hinter ihrem Fächer zu verbergen wusste. Man ging jetzt zum Könige. Seine Majestät saßen da und hatten sich erbärmlich den Magen verdorben. Der Leibarzt befand sich bereits im Vorgemach und wartete ab, bis das angewendete Medikament seine Schuldigkeit werde getan haben. Seine Majestät nahmen ihr Töchterchen auf den Schoß, schaukelten es etwas auf den gebrechlichen Knien und erlaubten sich einige Zärtlichkeiten, die nicht ganz nach dem Maßstab väterlicher Liebe zugemessen schienen. Diese Tändelei dauerte ziemlich lange. Ich hatte unterdessen Zeit gehabt, von dem großen roten Mousselin des Kleides der Tochter auf die alte schwarze Samtmorgenhose des gestrengen Papas niederzurutschen. Ich gedachte auf diesem Wege nach und nach wieder zur ebenen Erde zu gelangen. Allein meine Reise fand Schwierigkeiten. Als ich im Schoß des alten Herrn angelangt war, wurde ich von einem braunen Regen überschüttet, dessen feinster Staub mir in die Nase drang und mich zu einem anhaltenden, konvulsivischen Niesen nötigte. Es war der Tabak, den der alte Herr in seiner Westentasche aufbewahrte und von dem er eben eine reichliche Provision in die königliche Nase geschoben hatte. Um nicht Lärm und Aufsehen zu erregen, hielt ich mich so viel wie möglich ruhig und nieste unaufhaltsam in die Hosenfalten hinein. Zuletzt lag ich, fast ohnmächtig, in einer dieser Falten, als ich den Patienten aufstehen und mit mir wegwandern fühlte. Wer beschreibt meinen Schreck? Ich war zu schwach, um irgendetwas zu meiner Rettung zu unternehmen. Geduldig musste ich das Schicksal über mich verfügen lassen, was es zu verfügen Lust hatte. Es war gerade in seiner grausamsten Laune. Bemerkte hier die Königin. Ich will nicht hoffen, mein Lieber, dass du etwas erlebst, was in der Erzählung zu unserem Ohr gebracht nicht ganz schicklich zu hören wäre. Alsdann, sagte der Page, muss ich hier meinen Bericht abbrechen und schweigen. Nicht doch, rief der König unwillig. Was wird es denn sein? Ich liebe die bunten Abenteuer und will, dass er fortfahre. Eurer Majestät zu Befehl, entgegnete der gehorsame Erzähler. Als ich aus meiner Ohnmacht erwachte, befand ich mich in einem runden Pavillon, dessen Wände von Porzellan waren, mit einem goldenen Rande oben geziert. Ich saß auf diesem Rande. Ein unerträglicher Duft stieg aus der Tiefe des Pavillons auf. Dieser Duft belehrte mich, dass mein Gefängnis ein sehr unsauberes Gefäß war. Bald nachdem ich diese Entdeckung gemacht, kam der Leibmedikus und brachte den Pavillon samt seinem Inhalt in sein Laboratorium, wo er eine chemische Analyse der gesetzten Stoffe anstellte. Ich übergehe, was sich auf dem Laboratoriumstisch ereignete, nur will ich den erschreckten Ausruf des gelehrten Mannes beifügen, der, als er durch die Lupe meine Wenigkeit ansichtig geworden, seinen Disziplen zurief: Teufel, die Majestät geruhen, kleine bewaffnete Husaren im Leibe zu haben. Ist es da möglich, gesund zu bleiben? Und welche Tücke, ihrem pflichtgetreuesten Arzt und Diener nichts davon zu sagen, dass er eine solche Patrouille in seinen Eingeweiden angestellt hat? Der Kuckuck kuriere die Vornehmen. Sie haben immer etwas Besonderes an ihrem Leibe. Die Schüler kamen nun herbei, um mich in Augenschein zu nehmen. Ich wanderte von dem Finger des einen zum Finger des anderen und alle riefen laut bei meinem Anblick: Das ist die niedlichste Krankheit, die es je gegeben. Der gelehrte Meister schlug in seinen Büchern nach, um einen Namen für dieses neue, interessante Übel zu finden. Allein er entdeckte keinen der beschriebenen Krankheitsfälle, die ein solches Kennzeichen an sich getragen. Ich wurde in eine Glaskapsel getan, über die eine große, helle Kristallglocke gestülpt wurde. Das war nun ein Palast gar prachtvoller Art, und ich befand mich in demselben ganz wohl. Leider sollte ich nicht lange darin bleiben. Kaum hatten der Meister und die Schüler das Laboratorium verlassen, als die alte Haushälterin des Doktors sich hereinschlich, um sich unter den vielen kosmetischen Salben und Tinkturen ein Mittelchen zu holen, um damit ihre runzelige Haut zu salben, die einzutrocknen begann. Da sie Tritte auf der Treppe vernahm, warf sie in Eile ein paar Büchsen durcheinander, lüftete unnützerweise die Glasglocke und entfloh endlich mit einem unrechten Büchschen, in welchem eine äußerst starke und wirksame Stimulanz enthalten war, geschaffen, um die erschöpften Kräfte künstlich zu neuem Feuer zu erregen. Ich hatte mich, als sie mein Gefängnis öffnete, an die Manschette der guten Alten gehängt, oder vielmehr, mein Degen hatte sich hierein verwickelt. Kurz, ich gelangte aus dem Laboratorium in die Kammer der Haushälterin. Auf dem Busentuch der Alten saß ich und sah zu, wie sie törichterweise ein Mittel in Anwendung brachte, dessen gefährliche Eigenschaft sie sich auch nicht entfernt träumen ließ. Während die Stimulanz wirkte, hatte ich in den Florfalten des Busentuches einen Kampf mit einem eigentümlichen Feinde zu bestehen. Es war ein scheußlich gestaltetes, mit einem glänzend braunen Panzer bedecktes Ungeheuer, das, als ich eben um die Ecke biegen wollte, plötzlich aus einer dunklen Falte mir entgegenstarrte. Ich zog meinen Degen und der Feind rückte an. Wie schmachvoll für mich war es, als ich erkannte, dass es ein ungeheurer Floh war. Ich hätte vor Entrüstung und Verdruss in die Erde sinken mögen. Sollte ich mein jungfräuliches, ritterliches Schwert gegen einen solchen Feind in einem Kampfe, wo so wenig Ruhm einzuernten war, einweihen? Oh, nimmermehr. Ich bog also schnell um die Ecke und wollte verschwinden. Der Floh setzte mir aber nach. Und gerade im Mittelpunkt des welken Busens meiner Dame kam es zu einem mörderlichen Gefecht, in welchem ich Sieger blieb und meinen frechen Angreifer in die Flucht trieb. Mittlerweile hatte das Mittel bei der alten Närrin gewirkt. Sie bekam Wallungen und das schläfrige Blut betrat wieder Wege, die es bereits seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr gegangen. Meine Alte stürzte in das Kabinett ihres Herrn und diesem an den Hals. Welch ein Entsetzen für diesen, der eben mit der großen grünen Brille auf der Nase sich einer gelehrten Forschung hingab. Es war ein Kampf auf Leben und Tod, gerade so, wie ich ihn eben mit dem Floh gekämpft. Der alte Herr verteidigte seine Unschuld mit allen Mitteln, die ihm zu Gebote standen, und zuletzt sah ich ihn in Verzweiflung sogar nach der Klistierspritze greifen. Diesen Hohn und diesen Trotz schien die Dame nicht erwartet zu haben. Sie blieb einen Moment stehen und sah das Opfer ihrer Lüste mit einem drohenden und durchbohrenden Blick an. Diesen Augenblick des Waffenstillstandes benutzte der Doktor, um durch eine Tapetentür zu entfliehen, die er fluchend hinter sich zuschloss. Der Lärm hatte die Schüler herbeigelockt und die rasende Medea sah kaum so viele junge Männer eintreten, als sie sich auch sogleich auf diese stürzte. Hier aber wurde sie bald überwältigt, gefesselt und in einen stark vergitterten Käfig gesetzt, der in der Mitte des kleinen Hofraumes stand, der zur Wohnung des Leibmedikus gehörte. Diese grausenvolle Begebenheit, von der ich vom Anfang bis zum Ende Zeuge gewesen war, hatte mich lebhaft erschüttert. Ich kann wohl sagen, dass ich von Herzen das arme Geschöpf bemitleidete, das gänzlich ohne Schuld in diese unselige Lage geraten war. Unmöglich war es gewesen, auf dem Körper dieser Rasenden auszuharren. Ich hatte daher klug und rasch entschlossen eine Gelegenheit benutzt, wo sie eben am Halse des gequälten Doktors lag und war vom Busentuche der Dienerin auf die große, knöcherne Nase des Herrn herübervoltigiert. Das Manöver war nicht ganz leicht auszuführen, doch gelang es vollkommen. Ich saß auf der Nase wie auf der Spitze eines erhabenen Vorgebirges ziemlich sicher. Und als der Kampf mit den jungen Schülern begann, steckte der Meister die Nase durch die vorsichtig und wenig geöffnete Tapetentüre und lachte herzlich über die Szenen, die sich seinem Auge hier boten. Er konnte gut lachen, da er in Sicherheit war. Es war kein ganz hübscher Zug in seinem Charakter. Er hätte seinen Schülern zur Hilfe eilen sollen. Wie alles getan war, kam er wieder hervor, noch immer lachend, schnaubend und keuchend, und setzte sich zu seinem Buche nieder. Ein Blick auf den Tisch und auf die in Unordnung gebrachten Büchsen überzeugten ihn, welches der Grund dieser sonst unerklärlichen Erscheinung war, und hatte er schon früher gelacht, so lachte er jetzt so unbändig und ohne aufzuhören, dass ich mich mit Händen und Füßen an der harten Knorpelbeugung der Nase anhalten musste, um bei dem donnerähnlichen Getöse und den heftigen Eruptionen des unter mir befindlichen Kraters nicht herabzufallen. Endlich ging die Krise vorüber, und der gelehrte Herr zog seine Uhr hervor, um zu sehen, ob ein gewisser Krankenbesuch, den er durchaus nicht versäumen wollte, nicht schon durch die Zeit geboten werde. Es fehlten nur wenige Minuten, und diese verwendete der Doktor, um seine gelehrte Toilette ein wenig neumodischer und gefälliger umzugestalten. Er nahm die grüne Brille ab und setzte eine weiße mit Silbereinfassung auf. Und dann nahm er aus einem Schränkchen ein rotes, zierliches Lederkästchen, in welchem, der Himmel weiß, welch ein ärztliches Instrument eingeschlossen lag. Dieses unter den Arm nehmend ging er ab. Eure Majestät kann sich denken, mit welcher Neugier ich ihn begleitete. Offenbar galt der Besuch einer Dame, und dass diese Dame jung und hübsch sei, ließ sich ebenfalls aus den Anstalten schließen, die dieser Gang nötig gemacht hatte. Ich irrte mich nicht. Nachdem mein erhabener Träger, wahrscheinlich der Vorsicht halber, um von seinen Schülern oder sonstigen Bekannten nicht auf diesem Gange getroffen zu werden, die einsamsten und verstecktesten Gässchen eingeschlagen hatte, trat er in ein Haus, dessen Hintertreppe er hinaufschlüpfte und in welchem eine hübsche Operntänzerin wohnte, die von der ganzen männlichen Jugend des unbekannten Planeten vergöttert wurde. Eine Zofe brachte uns in ein halb erleuchtetes kleines Kabinett, mit rosenroter Seide tapeziert, wo auf einem Divan von derselben Farbe die hübsche Ballkönigin in einem leichten, verführerischen Hauskleide ruhte und den alten Diener des Äskulap mit einem Lächeln bewillkommte. Er ließ sich zu ihr nieder auf das Ruhebett und flüsterte ihr, von einem kleinen, trockenen Husten unterbrochen, einige Artigkeiten zu. Noch immer wusste ich nicht, um was es sich hier handelte, als der Leibarzt endlich das rotlederne Etui öffnete und eine von Silber zierlich gearbeitete Spritze hervorbrachte. Sogleich fiel die Schöne um. Aber nicht aus Schrecken und nicht in Ohnmacht, sondern sie nahm eine graziöse Positur an, welche dienlich war, die Operation, die jetzt vor sich gehen sollte, ins Werk zu richten. Zur gleichen Zeit ließ sich mein gelehrter Oberpriester auf ein Kissen auf dem Teppich in kniender Stellung nieder und tauchte die Spitze seines mystischen Instrumentes in ein Dekokt, das in einem silbernen Schälchen neben ihm auf dem Tische stand. Eine feierliche Stille herrschte im Gemach, während der seidene Flor aufrauschte und zwei wundervoll gebildete Hüften sehen ließ. In der Tat, diese kolossalen Alabasterhügel auf dem rosenrote Atlasgrunde übten einen magischen Eindruck auf meine armen Sinne, die bereits im Laufe dieses ereignisvollen Tages übermäßig abwechselnd von entzückenden und peinvollen Eindrücken heimgesucht worden. Der glückliche Äskulapjünger schien das Entzücken mit mir zu teilen. Wenigstens dauerte es einige Zeit, bis er zu seinem ärztlichen Bewusstsein zurückkehrte. Bis jetzt hatte er seine Augen und selbst seine Hand eine Ergötzlichkeit und Freiheit gestattet, die nichts mit seinem Beruf als Heilkünstler gemein hatten. Ihr Götter, das war wohl verzeihlich. Was hatte ich getan, wenn ich an dem Platze des alten Gecken gewesen wäre? Wahrlich, ich beneidete ihn. Das ist ein sehr unmoralischer Wunsch, mein Lieber, bemerkte der König. Man muss nie seinen Nebenmenschen um das Glück, das er genießt, beneiden, denn wir können nicht wissen, ob er nicht durch tugendhafte Handlungen dieses Glück vollkommen verdient hat. Der Page machte auf diese Rede des Königs eine tiefe Verbeugung und fuhr dann in seinen Erzählungen fort. Ich hatte die Unvorsichtigkeit begangen, um besser sehen zu können, eine Warze auf der Nase zu erklimmen, um von diesem Rubinhügel hinabzuschauen. Ich hatte dadurch ein kleines, unbehagliches Kitzeln veranlasst und der Alte fuhr mit der Hand an die Nase, um sich zu reiben. Im Nu haftete ich am Finger und wurde von diesem an das Instrument gebracht. Und nun saß ich an der verhängnisvollen Elfenbeinspitze, die eben bereit war, den ihr vorgeschriebenen Weg zu machen. Ha, Euer Majestät, können sich meine Lage denken. Sie war zugleich mit Entsetzen und mit Wonneschauern verbunden. Wohin sollte ich mich retten? Auf dem glatten Elfenbein hielt ich mich nur mit Mühe. Noch weniger wäre es mir geglückt, auf dem Silberboden fortzukommen. Und hatte das Schicksal mir einmal die wundersamste aller Todesarten bestimmt, wie wollte ich die kühne Hoffnung fassen, ihr zu entgehen? Ich ergab mich daher meinem Geschick und auf der Elfenbeinspitze niederkniend gelobte ich, wie es einem untadelhaften Ritter ziemlich ist, mein Andenken der Fürsorge meiner Dame und machte mich auf mein letztes Stündlein bereit, indem ich in Gedanken all diejenigen um Verzeihung bat, die ich vielleicht im Laufe meines kurzen Lebens könnte wieder verschulden beleidigt haben. »Das ist rührend«, rief die Königin. »Ich hoffe, dass du dabei auch unser gedacht hast und der vielen Güte, die wir dir zu beweisen geruht haben.« »Mit dem innigsten Dankgefühl tat ich dies. Ihre Majestät können es ihrem unwürdigen Diener glauben«, entgegnete der Page in tiefster Ehrfurcht. »Man unterbreche ihn nicht weiter«, rief der König ungeduldig. »Ich will wissen, welcher einen Ausgang dieses Abenteuer nahm, das sich so drohend gestaltete.« »Euer Majestät zu Befehl«, entgegnete der Page. »Ich wurde gerettet. Gerade als sich die Spitze dem Zielpunkt ihrer Wanderschaft näherte, wurde sehr vernehmlich an die Tür geklopft und die schöne Tänzerin fuhr in die Höhe. »Fort, fort«, rief sie dem Äskulap zu. »Da ist jemand, den ich nicht abweisen kann. Schlüpfen Sie in jenes Kabinett. Er wird nicht lange bleiben.« Der Doktor gehorchte der Weisung. Der Dekokt und die Spritze wurden beiseite gebracht und ein junger Herr trat ein, gefolgt von einem Pagen, der respektvoll an der Türe stehen blieb. Ich sah aus allem, dass es ein sehr vornehmer Besuch war. Die Tänzerin verschwand mit ihm in einem Nebenzimmer und diesen Moment, wo das Gemach leer blieb, benutzte der Page, der seine Blicke in stürmischer Eile über alle Gegenstände in diesen geheiligten Räumen hingleiten ließ, um die Spritze aus ihrem Versteck hervorzuholen. Anfangs hielt ich entrüstet meinen Kameraden einer so unedlen Haltung wie die des Diebstahls fähig. Bald aber merkte ich, dass ich ihm Unrecht getan, dass er allerdings etwas stahl, allein etwas ziemlich Wertloses, nämlich die Elfenbeinspitze, die er mit großer Geschicklichkeit abschraubte und in seine Tasche gleiten ließ. Die Spritze selbst stellte er wieder an die Türe mit einer so unschuldigen Miene, als hätte er kein Wasser getrübt. Überhaupt war unter den Pagen, die den unbekannten Planeten bewohnten, dieser gewiss der allerverschmitzteste und keckste Bursche. Das sah ich seinen feurigen Augen an und seinem schelmischen Munde, der, wenn er lächelte, ein paar Reihen der schönsten Zähne zeigte. So befand ich mich nun in der Tasche dieses jungen Vagabunden, der ein schwärmerischer, aber wenig beachteter Verehrer der Tänzerin war. Ich fand in der Tasche einen Spiegel, einen Kamm und ein Stückchen Wachspromenade, um den Bart zu schwärzen und zu steifen. Alle diese Dinge war ich schon hier unten gewohnt, in der Tasche eines Pagen zu finden. Und es befremdete mich daher nicht im Mindesten, sie, freilich in einem noch ungeheuren vergrößerten Maßstabe, auch hier oben zu entdecken. Es mochte ungefähr eine Stunde vergangen sein, als ich mit meinem neuen Träger den Weg zu dem königlichen Palaste antrat. Das Haus der Tänzerin habe ich nie wieder gesehen. Auch weiß ich nicht, wie der Leibarzt den Verlust seiner Elfenbeinspitze verschmerzte. Noch weniger ist mir bekannt geworden, ob die arme Haushälterin aus ihrem Käfig befreit wurde oder ob sie schmählich darin ihren Untergang fand. Es war mittlerweile Abend geworden und ich sehnte mich nach Ruhe. Aber wo diese finden? Die Verfolgungen, mit denen das Schicksal mich beehrte, hatten noch lange nicht aufgehört. Im Gegenteil, sie nahmen jetzt erst recht grausame und tückische Natur an. Die Gefahren, die ich bestanden, sollten ein Kinderspiel gegen die sein, die ich noch zu bestehen hatte. So war es im Rate der mir missgünstigsten Götter beschlossen. Die Pagen auf dem unbekannten Planeten schienen in eben dem Grade Liebhaber von Punschbowlen und von nächtlichen Gelagen zu sein, als sie es leider hier hienieden sind. Davon sollte ich Zeuge sein. Kaum hatte im königlichen Schlosse sich alles dem Schlummer in die Arme geworfen, als ein Dutzend von diesen jungen Nichtsnutzen und Schlemmern sich in einer der unteren Hallen zusammenfand und ihre Orgie feierte. Mein zeitweiliger Herr und Gebieter war natürlich auch dabei. Ich wartete noch immer, um zu erforschen, zu welchem Zwecke er die Elfenbeinspitze und mit dieser mich geraubt haben könnte. Bald sollte ich hierüber Licht erhalten. Oh, wie verderbt war diese nichtswürdige Rasse! Welche Sitten! Wo blieb da die gerade unserem Stand so nötige Moralität und Sittlichkeit? Welch ein Ungeheuer von verdorbener Fantasie war dieser Knabe! Ach, Eure Majestät gestatten, dass ich erröte, indem ich mich anschicke zu berichten, zu welchem Gebrauch der Unverschämte die gestohlene Spitze bestimmte. Gut, erröte, mein Sohn, wenn du es durchaus nicht lassen kannst. Allein dann wünsche ich, dass du auch schleunigst in deiner Erzählung fortfährst, sagte der König. Als die ersten Gläser Punsch geleert waren, wurde eine Schachtel mit Zigarren herumgereicht, denn diese kolossalen jungen Spitzbuben rauchten wie die Teufel, setzte der junge Page seinen Bericht fort. Um die Zigarren zu halten, brachten einige dieser Schlemmer elegante Pfeifchen hervor. Mein Gebieter zog die Elfenbeinspitze aus der Tasche. An diesem befestigte er seine Zigarre, nachdem er sämtlichen Kameraden erzählt hatte, welchen Ursprungs sein Zigarrenhalter war und wie und wo er ihn erbeutet. Dieser Bericht brachte ein schallendes Gelächter hervor und ein endloses Bravo-Rufen. Der glückliche Besitzer dieser mysteriösen Spitze wurde von den Rittern, die an dieser Artustafel saßen, beneidet. Er wurde ersucht, sie hier und da auszuleihen. Allein mit einem grenzenlosen Stolze schob er das Elfenbeinköpfchen zwischen seine blühenden Lippen und sog mit einem nichts weniger als platonischen Behagen den Rauch seines guten Blattes hierdurch ein. Ich wusste mir nicht anders zu helfen, als in den kleinen, krausen, schwarzen Bart, der Erstling eines Bartes, hineinzuschlüpfen, gerade als die Spitze diesen Bart berührte. Hier in diesem Buschwerk war ich fürs Erste sicher, aber Vorsicht war noch immer vonnöten, denn der ungeheure dampfende Krater der Punschbowle dampfte mir beständig vor der Nase und hüllte mich oft vom Haupte bis zum Scheiten in nasse, heiße, betäubende Wolken ein. War jedoch irgendetwas imstande, mich aus dem Unbehagen, in dem ich mich befand, herauszureißen, die Gefahr, der ich ausgesetzt war, vergessen zu machen, so war es der Name meiner angebeteten Prinzessin, der jetzt von einem dieser leichtfertigen Vögel genannt wurde. Sogleich war ich ganz Ohr. Man sprach von der Tugend der Prinzessin und einige behaupteten ziemlich frech, dass es mit dieser nicht weit her sei. Ich war im höchsten Grade entrüstet. Schon wollte ich zugunsten der Angegriffenen ebenfalls meine Stimme erheben, als ich die kleinmütige Betrachtung anstellte, dass ich schwerlich würde gehört werden. Und wenn ich gehört würde, ich nicht der Prinzessin nützen, mir aber dafür wesentlich schaden könnte, indem ich die Aufmerksamkeit auf mich zöge. Ich schwieg und ließ die Verleumdungen meinem Ohr vorübergehen. Neben mir saß ein junger Bursche, der dasselbe tat. Er sah so unschuldig aus, dass ich überzeugt war, er schwiege still, weil er nicht nur über die Prinzessin, sondern überhaupt über keine Frau der Welt etwas hierher Bezügliches zu sagen hatte. Wie sehr täuschte ich mich. Die Folgezeit belehrte mich, dass gerade dieses keusche Josef-Gesicht den ärgsten Schalk barg, der je sich in einem Pagenherzen eingenistet. Das Gelage erreichte sein Ende. Man erhob sich taumelnd und mein Herr Kamerad, der das Seinige tüchtig geleistet hatte, raubte beim Heraustreten auf dem Korridor der Kammerfrau der Prinzessin, die zufällig oder mit Absicht hier vorbeischlüpfte, einen Kuss. Dieser Kuss wurde so derb gegeben, dass ich dabei von dem Bart des jungen Mannes auf das Busentuch der Zofe niederfiel. Ich konnte mir zu dieser neuen Wendung meines Schicksals nur Glück wünschen, denn dadurch gelangte ich von neuem zu dem Ort, wohin mich meine stete Sehnsucht trieb und von wo ich meine abenteuerliche Wanderung angetreten, nämlich in das Schlafkabinett meiner angebeteten Prinzessin. »Ah«, rief der König, »du machtest also einen Kreislauf, oder vielmehr, das Schicksal ließ dich einen machen, denn deinem eigenen Willen war wohl hierin sehr wenig überlassen. Es soll mich nun verlangen zu erfahren, wie sich dieser merkwürdige Tag, den du auf dem unbekannten Planeten in der Welt der Riesen zubrachtest, endete.« »Eure Majestät werden erfahren«, hub der Page an, »dass meine Abenteuer sich hier mit dem wunderbarsten und gefährlichsten schlossen und noch, wenn ich daran denke, welche bösen Zufälligkeiten ich unterlag, muss ich staunen, wie es mir möglich war, mit gesunden Gliedern zu entrinnen. So viel ist gewiss, dass ich kein Verlangen trage, meine schöne Prinzessin, die für mich eine Art Walfisch wurde, wiederzusehen oder überhaupt die Welt der Riesen wieder zu betreten. Ich habe an dem, was ich dort erlebt hatte, völlig genug.« Meine kolossale Schöne lag, als ich in ihr Zimmer gelangte, bereits schon im Bette. Allein sie schlummerte nicht. Ich bemerkte dies deutlich, denn ihre Augenwimpern zuckten. Und von Zeit zu Zeit warf sie einen blinzelnden, forschenden Blick auf die Türe. Es war Mitternacht, als diese sich leise öffnete und, »O, Eure Majestät, geruhend zu erraten, wer sich hereinschlich!« »Wer?« rief der König. »Ich will hoffen, dass es niemand anders als der Bräutigam der Prinzessin war.« »Leider nicht«, entgegnete der Erzähler. Es war jener sanfte, stille und schweigsame Page, den ich eine Stunde vorher bei dem Gelage zu beobachten Gelegenheit hatte. Wie erstaunte ich beim Anblick dieses Heuchlers. Ich wähnte anfangs, er sei irre gegangen und werde sich erschreckt zurückziehen, wenn er bemerke, wo er sei. Allein ich musste gewahren, dass er tat, als sei er hier zu Hause. Meine Entrüstung überstieg vollends alles Maß, als sich die Prinzessin sich halb von ihrem Lager erheben und dem Eintretenden die Arme entgegenbreiten sah. »O, du Schändliche«, rief ich, »macht man hier solche Streiche? Hast du dazu einen solchen Riesenkörper erhalten, damit du nicht auch ein Plätzchen frei behältst, wo du ein bisschen Tugend und Ehrbarkeit aufbewahrst? Abscheulich! Was soll aus uns Kleinen werden, wenn nicht einmal so kolossale Kräfte dem Laster widerstehen? Aber warte, ich eile zu dem König, zu deinem Verlobten, hin und teile ihm mit, was hier geschieht. Ich fordere ihn auf, unverzüglich herzukommen und seine Ehre zu retten.« In meinem tugendhaften Eifer hatte ich nicht bemerkt, dass einer der seidenen Strümpfe meiner Schönen gerade mir im Wege lag und kam so tief in die Irrgänge des Labyrinths, dass ich mehrere Minuten brauchte, ehe ich wieder zum Vorschein kam. Indessen hatte mein Herr Kamerad seinen Platz im Bette eingenommen. Es war zu spät, dem Könige jetzt eine so gehässige Meldung zu tun, und ich beschränkte meinen Eifer auf bloße Beobachtung der Dinge, die geschehen sollten, um nötigenfalls als Zeuge vor Gericht aufzutreten, wenn gewisse Dinge zur Sprache kämen. Mit unglaublicher Geschwindigkeit erkletterte ich den Bettpfosten und nahm meine alte Stelle auf dem Kopfpfühle ein. Diese war aber unter den jetzt obwaltenden Umständen gar nicht so sicher wie damals. Mir wurde sogleich die Notwendigkeit klar, mir einen festen Standpunkt zum Beobachten auszusuchen, und ich kam auf den Einfall, auf das Tischchen mich zu stellen, das dicht neben dem Bette stand und dazu diente, eine kleine Kristallvase zu tragen, in welcher die Nachtlampe hinter einem Schirm von rosenroter Seide brannte. Beim Schimmer dieses köstlichen Lichts konnte ich alles sehen, was 20 Schritt im Umkreis geschah. Zugleich hatte ich den Vorteil, mich hinter die Kristallvase retten zu können, im Falle mir Gefahr drohte. Auch lag eine abgestreifte Papierpapillote auf dem Tischchen. Diese stellte ich wie ein Zelt zurecht und machte auch hieraus eine Zufluchtsstätte. Ich Kurzsichtiger. Ich ahnte nicht, dass das böse Ungefähr mit einem Striche alle meine Vorsichtsmaßregeln zunichte machen könne. Ein unvorsichtiger Stoß vom Arm des Pagen warf die Lampe um, und nun war tiefe Finsternis im Zimmer. Und was für mich das Peinvollste war, ich schwamm in einem Meere von Öl. Die Prinzessin verhielt sich ganz ruhig. Sie hatte einen guten Grund, die Kammerfrau nicht herbeizuzitieren. Aber, o Himmel, was sollte aus mir werden? Der Ölsee verlief sich zwar mit großer Schnelligkeit, allein immer noch war er so tief, dass ich bis zum halben Schenkel darin stand. Und pestilenzialischer Duft von dem ausgehenden Dochte brachte mir unleidliches Kopfweh. Dabei die Finsternis, dabei drohende Gefahren aller Art, deren Natur ich nicht kannte und denen ich daher nicht vorbeugen konnte. Es war eine Situation, die den Mutvollsten erschüttern konnte. Aber es sollte noch viel Ärger kommen. Ich fühlte zwei Finger auf dem Tische herumtappen. Die Kristallschale wurde aufgerichtet. Und an den Fingern, die sich jetzt wieder zurück, und zwar unter die Decke zogen, blieb ich, triefend von Öl, wie ich war, haften. O ihr Götter, wo gelangte ich jetzt hin? Vergebens trachtete ich, auch nur eine ungefähre Beschreibung des Ortes, an dem ich mich jetzt befand, zu geben. Ich sah nichts, ich fühlte nichts, als rund um mich weiche, elastische, heiße Wände. Diese Wände erweiterten sich und rückten aneinander in steter Bewegung. Nirgends ein Punkt, wo ich mich festsetzen und mich auf eine ungefähre Beobachtung einlassen konnte. Alles in diesem gefährlichen Verbleib schien ungewiss und trügerisch zu sein. Jede neue Sekunde konnte unbekannte Gefahren heraufbeschwören, und sie tat es auch. Ich hätte die größten Schätze hergeben mögen für einen einzigen Strahl Lichts, aber es blieb finster. Es blieb heiß und beengend. Mir fehlte die Luft, ich fiel zu Boden, und meine Sinne verließen mich. Nur ganz dunkel, wie der Begebenheiten in einem Fiebertraum, weiß ich mich dessen zu besinnen, was weiter mit mir geschah. Es war mir, als wenn ich bei einem Schiffbruch auf die Spitze eines ungeheuren Balkens mich gerettet hätte und als wenn dieser Balken mit mir in eine unermessene, grausenvolle Tiefe gefahren wäre. Finsternis, Heulen, Gedränge, alle Schrecken zugleich wüteten und tobten um mich her. Eine Glut wie in einem Höllenrachen umfing mich. In den kurzen Momenten, wo mein Bewusstsein zurückkehrte, fühlte ich mich zusammengedrängt, erdrückt, zerquetscht, an allen Gliedern geklemmt, zugleich durchnässt und halb versenkt und umgewendet, hin und her geschleudert, in 100.000 Atome aufgelöst. Das war eine Nacht. Ich werde ewig an sie denken. Wie ich gerettet wurde, ich weiß es nicht. Als ich erwachte, war es heller, lichter Tag und ich lag in der Kaminecke neben dem Bette mit zerquetschten Gliedern, keiner Empfindung fähig, mehr tot als lebendig. Meine Prinzessin saß an ihrem Putztische. Von dem Pagen war keine Spur zu sehen. Ich kroch an einen Tropfen Wasser hervor, der für mich schon ein ganz geräumiges Waschbecken bildete. Hier säuberte ich mich so gut ich konnte und setzte meine Kleidung, die gewaltig gelitten hatte, instand. Nach und nach kamen auch meine Kräfte wieder. Das frische Wasser hatte sie belebt. Meine Jugend und meine Natur taten das Übrige. Bemerkte der König. Bei alledem weiß ich auch eigentlich nicht recht, was geschehen war. Euer Majestät setzt mich in die unbeschreiblichste Verlegenheit, stotterte der Page, denn ich weiß es ja auch nicht. Jedenfalls war es ein entsetzliches Abenteuer. Ja, das war es, setzte die Königin hinzu. Als ich diese Gefahr bestanden hatte, fuhr der Erzähler fort, schien das Schicksal mit seinen Angriffen auf mich sicher erschöpft zu haben. Ich gelangte wieder auf die Erde zurück, und zwar, indem ich mich an einem Spielball anklammerte, den ein Knabe im Hofe warf. Dieser Ball geriet in eine Lücke des Wolkenpflasters und stürzte mit mir zur Erde hinab. Ich fiel gerade 3 Monate, 3 Tage, 3 Stunden. Als ich hier anlangte, bemerkte ich mit Freuden, dass ich nur eine kurze Wegstrecke von eurer Majestät Palaste entfernt zur Erde gekommen war. Der König, die Königin und die Damen und Herren des Hofes bezeigten sich sehr zufrieden mit dieser Erzählung, und der König ließ sogleich einige Leckerbissen und Wein bringen, damit der Page sich erfrische und neue Kraft sammle, um nun auch den zweiten Teil seiner Reiseabenteuer vorzutragen. Dies war die Reise zu den unbeschreiblich Kleinen. Ende von Die Abenteuer des Pagen Bib, Teil 1, im Lande der unermesslich Großen. Gelesen von Melanie Neubert.